Okay, good evening, everybody. Einen schönen guten Abend. Can you all hear us? Könnt ihr uns gut hören? Okay, thank you all for coming. If you would please turn to Colossians chapter 4. Wenn ihr vielleicht hinschlagen könnt zu Kolosser Kapitel 4. And I'll pray as you're going there. Is that okay? Und ich werde soweit beten. Were these guys great? Yeah. They were awesome. We have this going on every Saturday at 6 o'clock downstairs at, in the church. Und das passiert jeden Samstagabend unten in der Gemeinde. Our group is called Clea. Die Gruppe nennt sich Clea. Which means Cristiano, Latino and Austria. Also lateinamerikanische Christen in Österreich. Right, and it's for the Spanish-speaking and Spanish-oriented people. Und das für spanisch sprechende und auch spanisch orientierte Leute. If you happen to be either one of those, und wenn ihr da euch irgendwie zuordnen könnt, you're welcome to come. Ihr seid herzlich willkommen. And stay and visit, you know. Auch zu bleiben oder nur zu besuchen. If you would like to come and visit, you are more than welcome too. Also wenn ihr kommen wollt, um zu besuchen, ihr seid sehr herzlich willkommen. I never know that I'll be Spanish oriented. Ich hatte nie gedacht, dass ich jetzt irgendwie dem Spanischen hingezogen sein würde. I guess God's ways are higher than ours. Aber Gottes Wege sind höher als I guess unsere. That explains it. Und ich glaube, darin liegt die Erklärung. Colossians chapter 4. Kolosser Kapitel 4. Let's pray. Father, we just thank you tonight. Vater, wir danken dir heute Abend for the beautiful worship unto you. Für diese wunderbare Anbetung für dich. Father, we just pray that you speak from heaven. Vater, wir bitten, dass du vom Himmel sprichst. And we pray that we will not resist the one who speaks from heaven tonight. Und wir bitten dich, dass wir nicht dem widerstehen, der vom Himmel zu uns spricht. Open our hearts tonight to receive. Öffne unsere Herzen, dass wir empfangen. What the Spirit has to say to the church tonight. Was der Geist der Gemeinde sagen möchte heute Abend. In Jesus' name. Darum bitten wir dich. Amen. In Jesu Namen. Amen. Colossians chapter 4 verse 17. Kolosser Kapitel 4 Vers 17. Paul says. Da sagt Paulus. It says, say to Archippus, und sagt Archippus, take heed to the ministry which you have received in the Lord. Sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast. That you may fulfill it. Dass du ihn erfüllst. Say, Archippus, pay attention. Archippus, hey, pass auf. God has given you a ministry. Gott hat dir einen Dienst gegeben. Make sure you fulfill it. Und stell sicher, dass du ihn auch erfüllst. In Ephesians 2:10, it says that God has a ministry for every born-again believer. Im Epheser 2:10 können wir sehen, dass Gott einen Dienst für jeden wiedergeborenen Gläubigen hat. This ministry God has prepared beforehand, a long time beforehand. Und diesen Dienst hat Gott schon seit langem vorbereitet. But God says, you know, the fact that I prepared it for you. Aber Gott sagt, die Tatsache, dass ich für dich vorbereitet habe, doesn't automatically mean that you're going to fulfill it. Bedeutet nicht automatisch auch, dass du es erfüllen wirst. I believe there are a number of factors of us fulfilling the ministry that we have from the Lord. Ich glaube, da gibt es eine ganze Anzahl von Faktoren, die dazu führen, dass wir dann tatsächlich den Dienst des Herrn noch erfüllen können. One of them, a very important one, ein ganz wichtiger ist, I believe, could be a key, und ich glaube, das ist der Schlüssel. It is actually how do we view the ministry that we have received. Ist die Frage, wie sehen wir den Dienst, den wir empfangen haben? Do we see it as a privilege? Sehen wir es als ein Privileg, ein Vorrecht? Or do we see it as what do we say this morning? do we see it as a right? Oder sehen wir es als ein Recht an? Is it an honor to serve God? Ist es eine Ehre, Gott zu dienen? Or does the ministry becomes over the time? Does it become a duty? Oder wird es zu einer Pflicht vielmehr? Right. Serving God over the years. Gott zu dienen über die Jahre hinweg. It is very easy to slip into the duty part. Es ist sehr leicht, right, dass wir da irgendwie in diesen Pflichtdienst hineinkommen. You know, the longer we serve God, je länger wir Gott dienen, there is a greater danger of us starting to believe. Umso größer ist das Risiko, dass wir anfangen zu glauben, that we have right to serve God, you know, dass wir das Recht hätten, Gott zu dienen. Well, I have right to be used. Ich habe das Recht, benutzt zu werden. I have rights, you know. Ich habe Rechte. I want to use my rights in my ministry. Hier möchte ich meine Rechte verwenden in meinem Dienst. And then we take the ministry as we take it for granted. Und dann nehmen wir diesen Dienst, als wäre er sicher wäre. And you know, we start thinking, well, of course God's going to use me. Na, selbstverständlich, Gott wird mich doch benutzen. Of course I have to see this happen in my ministry and that happen. Natürlich wird das dann auch passieren, was ich da sehen möchte. And then pretty soon we discover that our ministry becomes difficult and heavy. Aber sehr bald entdecken wir, dass unser Dienst da irgendwie schwierig wird und eine Last wird. It becomes dry. Und auch trocken wird. And then we wonder, like, God, why is it so difficult to serve? Oh, dann fragen wir uns, Gott, warum ist es so schwierig, dir zu dienen? I mean, the Bible says that you don't change. Die Bibel sagt, dass du dich nicht änderst. It used to be so easy to serve you, now it's not anymore. Das war so leicht, dir zu dienen. Jetzt geht das nicht mehr so. The truth of the matter is that God hasn't changed. Die Wahrheit ist aber, dass Gott sich nicht geändert hat. But our attitude towards the ministry has. Aber unsere Einstellung gegenüber diesem Dienst, die hat sich verändert. From the excitement and having joy in serving God. Von dieser Aufregung, Gott dienen zu können. And you're thinking this is the greatest privilege of being used to whatever extent. Und du hast gedacht, das ist das größte Privileg, was dir passieren kann, dass du so sehr verwendet wirst. We start seeing as, you know, it's my right. Und plötzlich denken wir, naja, das ist mein Recht. It's, you know, I have rights. It's, you know. Ich habe Rechte. You know, servants don't have any rights, you know. Aber Diener oder Knechte, Sklaven haben keine Rechte. Real servants don't own anything. Echte you know? Sklaven, die haben gar nichts. As one pastor says, I'll quote him later, okay? So, how do we fulfill our ministry? Wie können wir jetzt unseren Dienst erfüllen? The motto of our church is serving God with joy. You know, das Motto unserer Gemeinde ist, Gott mit Freude zu dienen. In our generation, serving God joyfully. Dass wir Gott in unserer Generation mit Freude dienen. I think if we find joy in our ministry, we're going to fulfill it. Ich glaube, wenn wir Freude an unserem Dienst finden, werden wir ihn erfüllen. If we learn to meet God, wenn wir da es lernen, wie wir Gott treffen können. In our ministry, in unserem Dienst. And be refreshed with the joy. Und immer wieder erfrischt werden können mit der Freude, there is chances that we're going to fulfill our ministry. Dann haben wir gute Chancen, dass wir auch unseren Dienst erfüllen können. Right. Psalm 16:11. Psalm 16, Vers 11. It says that in his presence there is a fullness of joy. In seiner Gegenwart sind Fülle von Freuden. It is so difficult to serve God without God. Es ist so schwierig, Gott zu dienen ohne Gott. Right? It's so difficult, you know. Es ist sehr schwer. The whole idea of the Old Testament priests. Die ganze Vorstellung hinter diesem alttestamentlichen Priester war die, carrying the heavy wooden ark on the shoulders, dass er diese schwere hölzerne Bundeslade auf den Schultern trägt. You know, it wasn't that God was lazy and couldn't walk. Das war nicht so, dass Gott faul gewesen wäre und nicht hätte selber gehen können. There is an awesome meaning behind that. Aber da gibt es eine ganz erstaunliche Bedeutung dahinter. It is a picture of you and I. Das ist das Bild von dir und von mir. A believer's priest before God. Als gläubige Priester, wie wir vor Gott sind. Carrying God's presence. Und wir tragen Gottes Gegenwart. And this is the whole key in the ministry. Und das ist der ganze Schlüssel zum Dienst. Is to minister with the presence of God. Wir dienen mit der Gegenwart Gottes. And find joy in doing what we do. Und wir finden Freude darin, indem wir das tun, was wir tun. That's why Jesus said this. You know? Deshalb sagte Jesus Folgendes. Jesus said, "My commandments are not grievous." Jesus sagte, meine Gebote sind nicht betrübend, sie sind keine Last. Sometimes the task of God gets grievous. You know? Manchmal wird die Aufgabe Gottes für uns zu einer Last, zur Betrübnis. Galatians 6 it says, "Don't grow weary in doing good." Galater 6 sagt, werdet nicht schwach dabei, das Gute zu tun. But it happens at times, aber manchmal passiert es. And I think because we tend to switch the attitude, you know. Und ich glaube, es liegt daran, dass wir unsere Einstellung verändert haben. We forget. Wir haben vergessen, that ministering is a privilege. Dass zu dienen ein Privileg ist. And it's not something we deserve. Und es ist nicht etwas, was wir da verdient hätten. So when this happens to us, wenn das dann uns passiert so, what do we have to do? Und was müssen wir da tun? I think the best way is we go back to the basics. You know? Ich glaube, das Beste, was wir tun können, ist, dass wir zurückgehen zu den Grundlagen. We start reminding ourselves that there is actually a privilege. Also wir beginnen uns wieder daran zu erinnern, dass es eigentlich ein Privileg ist. It is an honor. Es ist eine Ehre. To do whatever it is, you know. Das zu tun, was auch immer es sein mag. Like one pastor says. Wie ein Pastor gesagt hat. He says, "I'm just lucky to be saved." Ich bin einfach glücklich. Nur gerettet zu sein. Much less to serve God, you know? Und gar nicht davon zu sprechen, dass ich Gott dienen darf. I'm lucky to be saved. Ich bin glücklich, dass ich gerettet bin. Much less to be standing before you. Gar nicht die Rede davon, dass ich jetzt vor euch stehen darf. David says, "Lord, who am I?" David sagt, wer bin ich, Herr? Who am I and what is my house? Wer bin ich, Herr? Und was ist mein Haus? Right. You know, these thoughts, these attitudes should never leave us. You know. Diese Gedanken und diese Einstellung sollte uns nie verlassen. Psalm 51. Psalm 51. Verse 12. Vers 12. I checked it. Verse 12 in English Bible. He's got a German Bible. That's why it's 14. Bibel, also Vers 14 im Deutschen. Okay, verse 12 if you have English, verse 14 if you have also German. Vers 14 im Deutschen. If you have Spanish Bible, I don't know. Wenn es um die spanische Bibel geht, dann weiß ich es nicht. Right? Psalmist prayed this. Der Psalmist sagt, he prayed this. He said, Lord, Herr, restore to me the joy of my salvation. Lass right? mir wiederkehren die Freude deines Heils. Help me to remind me, O Lord. Und hilf mir, dass ich mich erinnere. Erinner du mich. Help me to remember, Lord. Herr, hilf mir, dass ich mich erinnere. What was it like? What was it like when I first got saved? Wie war das am Anfang, als ich errettet wurde? I felt like a million euros, you know. Ich habe mich so gefühlt wie eine Million. I felt great, you know. Großartig. Right? So here's a thing in a ministry. Und hier kommt das in einem Dienst. And then we're going to make an application in outside of ministry, you know. Also zunächst einmal im Dienst gesprochen, dann machen wir auch eine Anwendung allgemein. If we have the attitude like this of privilege. Wenn wir diese Einstellung haben, dass es ein Privileg ist. Then you know there is no small ministries. Dann gibt es keinen geringen Dienst. There is no small ministries. Dann gibt es keinen geringen Dienst. Doesn't matter what you do. Egal was du da tust. As long as you have God with you. Solange Gott bei dir ist. There are no small ministries. Es gibt keine kleinen Dienste. Only small attitudes. Nur kleine Einstellungen. And big egos. Und große Egos. Who think, well, I deserve something. Ja, ich verdiene das. I deserve an honor. I deserve this or that. Ich verdiene die Ehre, auch dies oder das. You know, it's interesting how people get so protective of their ministry. Und das ist seltsam, wie dann die Leute ihren Dienst beschützen wollen. When a threat comes, you know. Wenn es irgendwo ihren Dienst bedroht. And people start thinking, oh, I have to defend my ministry, you know. Oh, jetzt muss ich meinen Dienst irgendwie verteidigen. So, geez, at the first place, it wasn't mine at all. Also zuallererst, das ist ja gar nicht mein Dienst. It says the one which you have received in the Lord. Den Dienst, den du im Herrn empfangen hast. And Jesus said, freely you received, freely you give. Und Jesus sagt, frei hast du empfangen und freigebig gib. So we go back to the basics, you know. Also gehen wir zurück zur Grundlage. So, Lord, I just want to think. I just want to believe that, you know, it's a privilege, you know. Ja, ich möchte einfach so denken und auch glauben, dass es ein Privileg ist. Now here's a thing. Hier kommt der Punkt. Another thing. Ein weiterer Punkt. It is possible to get the job done. Es ist möglich, dass man auch die Arbeit tut. For God or for His church. Für Gott oder auch für die Gemeinde. Without God. Aber ohne Gott. Now here's the thing: if I see my ministry as a privilege, wenn ich meinen Dienst als Privileg ansehe, my highest privilege, my highest, my top priority in my ministry is to minister Christ. Meine oberste Priorität in meinem Dienst ist, dass ich einfach Christus diene, den anderen. Somehow we think that people who are speaking or doing the music, also irgendwie denken wir, dass die Leute, die da vielleicht sprechen oder die Musik machen, are the only ones who have this privilege of ministering Christ. Dass sie die einzigen sein, die das Privileg haben, da mit Christus zu dienen. No, we minister Christ in anything that we do. Wir dienen den Christus in allem, was wir tun. If we're doing it with the right attitude. Wenn wir das mit der richtigen Einstellung tun. Right. So our highest priority is ministering Christ. Unsere höchste Priorität ist, dass wir anderen dem Christus dienen. And if we have that attitude, und wenn wir diese Einstellung haben, we'll do things with joy because we'll find joy. Dann werden wir Dinge mit Freude tun, weil wir ja bei ihm Freude finden. Right. And we'll know that whatever we do, whether we eat or drink or whatever we do, und wir werden wissen, was auch immer wir tun, ob wir essen oder trinken. We do to the glory of God. Wir tun es zur Herrlichkeit Gottes. And God is not unrighteous as to forgive the works we have done for him. Hebrews chapter 4 verse 8. Ungerecht. Or 6 verse 8. Die Dinge zu vergessen, die wir für ihn getan haben. It is verse 8 in any case. Also Vers 8 in jedem Fall. I don't, you know, I'm bad with numbers. Also mit den Zahlen habe ich nicht so. I don't even know how old I am. Also ich weiß nicht mehr, wie alt ich bin. I keep on believing I'm only 30, you know. Ich denke, ich bin immer 30. Been 30 years old six times already, you know. Ich bin schon sechsmal 30 Jahre. So here's the thing, you know. Hier kommt jetzt der Punkt. The ministry, right? Der Dienst. Archippus. Archippus. You have a ministry and it's an awesome ministry. Du hast einen Dienst, das ist ein erstaunlicher Dienst. Finish it with joy, you know. Schließ ihn ab, auch mit Freude. Instead of his name, we can put all our names. Aber statt seines Namens könnten wir alle unsere Namen einfüllen. We could put each department of our church instead of Archippus. Und wir könnten auch jeden Dienst in der Gemeinde, jede Abteilung da einsetzen. We can put a name of every church in the city, in the country. Wir könnten auch den Namen jeder Gemeinde dieses Landes da einsetzen. Now, I said earlier that every born again has a ministry. Und ich habe zuvor schon gesagt, dass jeder wiedergeborene Christ einfach einen Dienst hat. This principle of, you know, privilege and rights, it's often reflected in everyday life. Und auch dieses Prinzip von Privileg oder das Recht, das reflektiert sich auch im täglichen Leben. Have you ever noticed sometimes? Habt ihr schon mal erkannt, dass manchmal das so passiert? How life sometimes, forgive me for saying it this way, how life sometimes just stinks. Bitte vergib mir, wenn ich das sage. Habt ihr schon mal bemerkt, dass das Leben manchmal stinkt? Sometimes life just, you know, stinks. Manchmal da stinkt es einfach. You know, everything is going well. Alles läuft irgendwie gut. You know, everything is fine. Alles scheint gut zu sein. But we are unhappy. You know, people are unhappy. Wir sind da nicht froh, wir sind nicht glücklich. There is food on the table, there's money in the pocket. Da gibt es Essen auf dem Tisch und da gibt es Geld in der Tasche. Gas in the car. Und da gibt es Benzin im Auto. The kids are healthy. Die Kinder sind gesund. The job is still there, the house stays. Die Arbeit ist noch da, das Haus da steht. But life stinks. Aber das Leben, das stinkt. People become negative about life. Die Leute werden negativ über das Leben. Grumpy. Irgendwie so seltsam. Unhappy. Gar nicht mehr froh. Right? They think that the circumstances will change their condition. Sie denken, dass die Umstände dann auch ihren Zustand ändern. I think that the most of the population in the world, ich glaube, dass der größte Teil der Bevölkerung in der Welt, especially in the Western world, insbesondere in der westlichen Welt, lives with this attitude of, well, I have right. Dass sie mit dieser Einstellung leben, ja, ich habe doch ein Recht. Well, it's my right to have a car. Mein Recht, ein Auto zu haben and to have a job. Und eine Arbeit zu haben. And the job is not there, there is Arbeitslosengeld. Und wenn ich da keine Arbeit habe, gibt es Arbeitslosengeld. It's okay to, you know, it's my right to make this much money. You Und ich habe doch ein Recht auf so viel Geld. And with this attitude, a lot of people live their lives. Und mit dieser Einstellung leben viele Menschen ihr Leben. And wonder why they are unhappy. Und sie fragen sich dann, warum sie da so unglücklich sind. And here's the key. Und hier kommt der Schlüssel. Nobody can enjoy this life. Niemand kann dieses Leben genießen. By the way, God gave us this life not just to endure it, but also to enjoy it. Also nebenbei, Gott hat uns das Leben ja nicht gegeben, dass wir das nur irgendwie durchhalten oder aushalten, sondern dass wir es genießen können. Right. We're not here just to endure, just to barely make it, you know. Wir sind nicht hier, um es nur einfach so gerade eben zu schaffen, um es durchzuhalten. Jesus said, I came to give a life and life more abundantly. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um euch Leben zu geben und Leben im Überfluss. I cannot enjoy things in life that I have, that I already have. Ich kann Dinge nicht genießen, die ich vielleicht bereits habe. If I'm not thankful for it. Wenn ich da nicht für dankbar bin. Just the way it is, right? So ist es einfach. I could keep on thinking, und ich kann so weiterdenken. That more money will make me happy. Ich kann so denken, dass wenn ich mehr Geld habe, werde ich glücklicher sein. A better job, eine bessere Arbeit. A newer car, ein neueres Auto. Yet another piece of furniture from IKEA, vielleicht noch irgendwie ein Stück Möbel. Or another pair of shoes or whatever. Oder noch mal ein paar Schuhe. It won't. Right? Das wird mich nicht glücklicher Because machen. If I'm not thankful for the things that I already have, denn wenn ich nicht dankbar bin für das, was ich bereits habe, I'm not be thankful for the things that I think I should have. Dann werde ich auch nicht dankbar sein für die Dinge, von denen ich denke, dass ich sie haben sollte. And I cannot be thankful for the things that I have. Und ich kann nicht dankbar sein für die Dinge, die ich habe. If I don't see it as a gift. Wenn ich sie nicht als Geschenk ansehe. You know, I'll tell you something. Ich sag euch was. It's a gift that we have enough air to breathe. Es ist ein Geschenk, dass wir genügend Luft haben zum Atmen. You know, again, all those things that I mentioned. Money in the pocket, good health, healthcare. Geld Even in der Tasche. Down to the basic things, like a running water. Ganz grundlegende Dinge, fließend Wasser. You know, I made many trips to Africa, you know. Ich habe viele Reisen nach Afrika gemacht. I went to places where it's like you may think how can human live there, you know. Und ich bin an Orten gewesen, wo man denkt, wie kann da ein Mensch leben? You know, slept in a mud huts with no floors on it. Und ich bin dann so just the dirt, you know. In so Lehmhütten habe ich geschlafen, da gab es keinen Boden. No doors, nothing, it's just keine Türen, nichts. You know. And it is a healthy experience to go places like this, you know. Oh, das ist eine sehr gesunde Erfahrung, wenn man zu solchen Orten einmal hingeht. Because when, you know, when I come back here, denn wenn ich dann wieder herkomme, I go to my bathroom, I turn a tap on, gehe da ins Bad, mache den Hahn an. It's like a little wonder, you know. Wow, was für ein Wunder. Wasser, schau. You know, I've been bathing with a little, how do you call it, a little cup, you know, from the bucket, you know. Also, ich habe immer gebadet mit so einem kleinen Kelch, den habe ich mir übergegossen. Then you start thanking God for the running water. Aber jetzt habe ich angefangen, Gott zu danken für das fließende Wasser. Then you start seeing life as a privilege. Und dann beginnst du das Leben als Privileg anzusehen. And then you really start enjoying things in life. Und dann fängst du wirklich an, die Dinge im Leben zu genießen. Right, enjoying things in life, right? Das Leben zu genießen. By simply giving thanks for what we have. Und einfach danken für das, was wir haben. Right, finding joy in life. You know? Einfach Freude zu finden im Leben. There's a difference between joy and happiness. Da gibt es einen Unterschied zwischen Freude und Fröhlichkeit. Right, or Glücklichkeit. Glück zu sein, or something, you know. Right. Okay, Freude und glücklich sein. Right, a lot of people just strive to be happy. Also viele Leute wollen einfach glücklich werden. I heard many parents who say for their children, I just want my child to be happy. Viele Eltern sagen ihren Kindern, ich möchte doch nur, dass meine Kinder ein glückliches Leben leben. But you see, happiness is totally dependent on the outward circumstances. Aber diese Glücklichkeit, die ist nur abhängig von den äußeren Umständen. And it only lasts for a while. Und das hält nur so ein bisschen. When we are busy with the new things, you know. Aber wenn wir dann beschäftigt sind mit neuen Dingen. A new kitchen in a house or. Neue Küche im Haus. Or the trip we just made or. Oder die Reise, die wir gerade. A new piece of clothes we put in. Oder vielleicht neue Kleidung. And after that, if we just rely on to be happy. Wenn wir uns darauf verlassen, um da glücklich zu sein. Well, we're back to stinking life again, you know. In einer Zeit stinkt das Leben wieder. But you see, joy. Aber echte Freude. Joy is an inner satisfaction, you know. Echte Freude ist eine innere Zufriedenheit. And when we find joy, und wenn wir diese Freude finden, it does not automatically mean inner satisfaction will not take care of the outward circumstances. Diese innere Zufriedenheit wird nicht notwendigerweise dann alle äußeren Umstände erledigen. But who cares about them once I have a real thing? Aber wer kümmert sich darum um die äußeren Umstände, wenn ich innen drin das echte habe? When I find joy in my life, the fullness, you know. Wenn ich diese Freude in meinem Leben finde, diese Fülle, which no circumstance can take away from me. Die keine Umstände von mir nehmen können. Then I'm a winner in life, you know. Dann bin ich ein Gewinner im Leben. So privilege instead of right, you know. Ein Privileg statt eines Rechtes. It is a privilege. My greatest privilege. Mein größtes Vorrecht. And I believe many of yours too. Und ich glaube für euch genauso. Is the day when we receive Christ. Das ist der Tag, an dem wir Christus empfangen haben. Right? Received. It's a gift. Ich habe ihn empfangen. We just said sein yes. Geschenk. We just said yes, amen. And we got gesagt, it. Ja, danke, amen. Ephesians 2, Jesus is a gift. Salvation is a gift. Epheser 2, Errettung ist ein Geschenk. We didn't do nothing for it, you know. Wir haben da gar nichts für getan. So Colossians says this. Der Kolosserbrief sagt Folgendes. I'll start to close now. Ich möchte jetzt abschließen. It says, as you have received Christ. Und wie ihr Christus empfangen habt. So you walk in him. So wandelt auch darin. As you start with the attitude of privilege. Und so wie du beginnst, dass es einfach ein Privileg ist. Just continue with this attitude of privilege. Du machst mit dieser Einstellung weiter. Just go on, you know. Geh einfach weiter mit dieser Einstellung. Right? There is no small ministry. Es gibt keinen geringen Dienst. Right? There is no purposeless life. Es gibt kein Leben ohne einen tieferen Sinn. As far as God is concerned, so wie Gott es sieht. I met a lot of people who ask themselves this. Ich habe viele Leute getroffen, die haben dich das gefragt. Like, what am I doing here on this earth, you know? Was mache ich hier auf der Erde? Like, I wish I was never born, you know? Ich wünschte, ich wäre nie geboren. That's how stinky this life is. Und so stinkt das Leben. Right? There is no purposeless life. Es gibt kein sinnloses Leben. There is no small ministry. Und es gibt auch keinen geringen Dienst. It is totally by grace that some people have greater ministries. Es ist alles aus Gnade, dass Leute vielleicht einen größeren Dienst haben. Used by God to a larger degree. Dass sie von Gott verwendet werden in einem größeren sichtbaren Ausmaß. Some to a smaller degree. Und manche in einem geringeren Ausmaß. And that's Matthew 25. Und das ist Matthäus Kapitel 25. Three guys, one received 10, one 5, one talent. Das sind drei Leute. Einer empfängt fünf, einer empfängt drei, einer empfängt ein Talent. And the guy who received one talent. Und der Mann, der dieses eine Talent empfangen hat. He probably the way why he buried it in the ground. Und ein Grund dafür vielleicht, warum er es dann letztendlich vergraben hat im Boden. It's probably because he thought. Wahrscheinlich weil er dachte. Gee, I deserve five talents too. Na, kleiner Moment, ich verdiene noch die fünf Talente. Why did he get five talents? I got only one. Der hat fünf, ich habe nur einen. It's grace. It's all grace. Nein, ist alles Gnade. It's privilege. Five is a privilege. One is a privilege. Fünf ist ein Privileg, ein Vorrecht. Noch eins ist ein Vorrecht. So he did not finish his. He did not fulfill his ministry. Right? Hat er seinen Dienst nicht erfüllt. Whatever that was. Was auch immer das war. So, I just want to say a little bit about a group. You know. Ich möchte ein bisschen jetzt noch über die Gruppe sagen. These people, these Latinos, we call them, you know. Diese Leute, diese Latinos. They are such a gift. Sind so ein Geschenk. Every and each one of them. Jeder einzelne von ihnen. I think they're the greatest gift to our church so far. Really? Ich glaube, dass sie wirklich das größte Geschenk für die Gemeinde sind. And they are awesome people, you know. Oh, und sie sind einfach so super Leute. We go through problems together. Wir gehen gemeinsam durch Probleme. We pray together, you know. Aber wir beten gemeinsam. But you know something, once you see people as a gift, you know. Wenn du Leute als ein Geschenk siehst. They are not a burden to you, you know. Dann sind sie für dich keine Last. Right? And they're never a burden to you once you see them for a gift. As a gift. Wenn du sie als ein Geschenk anziehst, sind sie nie eine Last für dich. God says all things are for your sake. Gott sagt, alle Dinge sind um euretwillen. Everything is privilege, you know. Alles ist ein Privileg. And gee, even the problems, you know. Selbst die Probleme. You know, they're for our sake, you know. Sie sind für uns. So we meet every Saturday at 6:00. Samstag um 6. They're a great group of people. Eine großartige Gruppe von Leuten. And they're such a gift to us. Und so ein Geschenk für uns. And I feel so honored and privileged. Und das ist für mich so ein Vorrecht, so eine Ehre. That, you know, I'm the one with them, you know. Und ich darf bei ihnen sein. So, if you never accepted Jesus Christ, wenn Sie nie Jesus empfangen haben, remember what I said earlier. Jesus Christ is a gift. Erinnern Sie sich daran, was ich vorher gesagt habe. Jesus ist ein Geschenk. Salvation is a gift. Errettung ist ein Geschenk. Spending eternity, which is coming. Die Ewigkeit dazu verbringen, die ja kommen wird. Spending eternity with God in heaven. Is a gift. Ewigkeit mit Gott im Himmel zu verbringen ist ein Geschenk. The gift only becomes yours once you receive it. Aber dieses Geschenk wird nur deins, wenn du es auch empfängst. You don't have to work for it. You don't have to pay for it. Du musst ja nicht für arbeiten oder das irgendwie bezahlen. All you gotta be just have to be willing to receive it. Alles was du brauchst, ist, dass du die Bereitschaft hast, es ganz zu empfangen. You are only a prayer away. Und du bist nur ein Gebet davon entfernt. From receiving the greatest gift in life. Davon entfernt, das größte Geschenk in deinem Leben zu empfangen. So I'd like to give you an opportunity. Also möchte ich Ihnen heute eine Gelegenheit geben. I know, you know, a lot of people went to church all their life. Ich weiß, viele Menschen gehen ihr ganzes Leben vielleicht in die Gemeinde. I met a lot of people who told me I pray every day. Und ich habe viele Leute getroffen, die sagen, ja, ich bete jeden Tag. To a God, any God. Irgendwie einem Gott. Maybe you're one of those. I don't know. Vielleicht sind Sie einer von diesen. But have you ever accepted the gift? Haben Sie jemals dieses Geschenk empfangen? Has Jesus Christ ever filled your heart for the first time with joy? Hat Jesus Christus zum ersten Mal Ihr Herz mit Freude erfüllt? If he hasn't, wenn er das noch nicht getan hat, I would like to ask you to pray now in closing. Dann möchte ich Ihnen die Gelegenheit geben, dass Sie jetzt mit uns beten. If you don't know what to say, wenn Sie vielleicht nicht wissen, was Sie da sagen sollen, just repeat our words. Vielleicht wiederholen Sie einfach. Knowing that it's not the words that will save you. Denn Sie wissen vielleicht, dass es nicht die Worte sind, die Sie erretten werden. It's the faith in the heart. Sondern es ist der Glaube im Herzen. Let's pray. Lass uns beten. Heavenly Father, himmlischer Vater, we just thank you for today. Wir danken dir für heute. Lord, who are we? Wer sind wir, Herr? That you should count us worthy to use us. Dass du uns als würdig zählst, uns zu verwenden. Thank you for us being a vessel of use for the Master. Danke, dass wir ein Gefäß sind, nützlich unserem Herrn. Thank you that is such a privilege. Danke, dass es so ein Vorrecht ist. Lord, may we never forget this. Mögen wir das nie vergessen. If you never accepted Christ in your heart, wenn Sie Christus noch nie empfangen haben in Ihrem Herzen, say these words to him. Sagen Sie diese Worte zu ihm. Dear Lord Jesus, lieber Herr Jesus, come into my heart. Komm in mein Herz. Save me. Errette mich. I want to be born again. Ich möchte wiedergeboren werden. I want to discover joy in life. Ich möchte diese Freude im Leben entdecken. Not just happiness. Nicht allein dieses Glücklichsein. Fill the void that is in my heart. Füll diese Leere, die da in meinem Herzen ist. Starting from tonight. Und beginne mit heute Abend. Thank you. Danke. In Jesus name. Ich empfange dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Thank you. Dankeschön. Thank you for listening. God bless. Dankeschön.